1. Warren der Regierung seit von Joachim, dem Sohn Josias und König von Juda, empfing Jeremiah ein Botschaft von Gott. 2. Gott befahl ihm, die Gemeinschaft der Rechabiter aufzusuchen, sie in ein der Kammern des Tempels zu führen und ihnen dort Wein anzubieten. 3. Daraufhin holt Jeremiah Jesanger, den Sohn Jeremias und Enkel Habersingers, zusammen mit all seinen Brüdern, Sohnen und der gesamten Gruppe der Rechabiter. 4. Bracht sie in den Tempel des Herrn in die Kammer der Sonhanens, eins Gottesfürchtigen Menes, die sich in der Nahe der Raum der Hohen Beamten befand. 5. Dort stellte Jeremiah den Mitgliedern der Rechabiter Kruger und Becher vol Wein hin und forderte sie formlich auf, daraus zu trinken. 6. Sie lenten jedoch ab und erklarten, dass vorfair Jonadab ihnen und ihren Nachkommen ausdrücklich verboten habe, Jemels Wein zu trinken. 7. Zudem hatte ihnen untersagt, Hauser zu bohren, Felder zu besehen oder Weinberg zu besitzen, damit sie als Fremde dauerhaft in selten leben konnten. 8. Sie betonten, dass sie diesen Anweisungen ihres Anherrn Jonadab stets true geblieben seien und weder sie noch ihre Familien Jemels Wein getrunken hatten. 9. Ebenso versichteten sie konsequent darauf, fest Wohnhäuser zu errichten oder landwirtschaftlich Flächen wie Weinberg und Acker in Besitz zu nehmen. 10. Stattdessen lebten sie in selten und befolgten gewissenhaft all Vorschriften, die vorfair Jonadab ihnen einst auferlegt hat. 11. Erst als Nebukadnezar, der König von Babylon, in das Land einfiel, entschieden sie sich aus Sicherheitsgründen, vorübergehend in Jerusalem Zuflucht zu suchen. 12. Nach dieser Begegnung wandte sich das Wort des Herrn Ernüten Jeremiah, ein wichtig Botschaft zu übermitteln. 13. Der Herr der Heerscheren forderte Jeremiah auf, die Bewohner von Juda und Jerusalem zu fragen, warum sie keine Ermahnungen nehmen und seinen Worten nicht gehorchen wollten. 14. Weis darauf hin, dass die Nachkommen Jonadabs des Sengebot bis heute befolgten, waren sein eigenes Volk trotz der Ermahnungen nicht auf in Hort. 15. Obwohl Gott unermüdlich Propheten sandt, das Volk zur Umkehr von ihren bösen Wegen und zum Versicht auf fremde Götter aufzufordern, verweigerten sie den Gehorsam. 16. Waren die Nachkommen Jonadabs die Anweisungen ihres Vorfahren respektierten, zeigte das Volk Israel ein beharrlich Ignoranz gegenüber den göttlichen Geboten. 17. Aufgrund dieses Ungehorsams kündigte Gotten, über Juda und Jerusalem all das Unheil zu bringen, das zuvor als Konsequenz für Schweigen angedroht hat. 18. Zu den Rechabiten sagt Jeremiah jedoch, das Gott ihren Gehorsam gegenüber den Traditionen ihres Vorfahren Jonadab ausdrücklich anerkennen. 19. Deshalb versprach der Herr der Heerscheren, das ist Jonadab niemals an einem Nachkommen fällen Word, der in seinem Dienst vor ihm stehen darf.